Als aber Josef nach Ägypten gebracht worden war, kaufte ihn Potiphar, ein Ägypter, ein Hofbeamter des Pharao, der oberste der Leibwächter von den Ismaelitern, die ihn dorthin gebracht hatten. Gott der Herr aber war mit Josef, so dass ihm alles gelang, während er im Hause seines Herrn des Ägypters war. Weil nun sein Herr sah, dass Gott mit ihm war und dass Gott alles, was er unternahm, in seiner Hand gelingen ließ, da wandte er dem Josef seine Gunst zu, so dass er sich selbst von ihm bedienen ließ. Dann machte er ihn zum Aufseher über sein Hauswesen und vertraute ihm alles an, was er besaß. Und von der Zeit an, da er ihn zum Verwalter seines Hauses und seines ganzen Besitzes gemacht hatte, segnete Gott das Haus des Ägypters um Josefs willen, so dass der Segen Gottes auf allem ruhte, was er besaß, im Hause und auf dem Felde. Daher überließ er sein ganzes Besitztum der Verwaltung Josefs und kümmerte sich neben ihm um nichts mehr als um seine Mahlzeiten. Josef war aber schön von Gestalt und schön von Angesicht. So kam es schließlich dahin, dass die Gattin seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und ihn verführen wollte. Er weigerte sich aber und sagte zu der Gattin seines Herrn: »Bedenke, mein Herr kümmert sich neben mir um nichts im Hause und hat mir alles anvertraut, was er besitzt. Er selbst hat in diesem Hause keine größere Geltung als ich und hat mir nichts vorenthalten als dich allein, weil du sein Weib bist. Wie sollte ich da ein so großes Unrecht tun und wider Gott sündigen?« Obgleich sie daher Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr getan und sich mit ihr vergangen hätte. Nun begab es sich eines Tages, dass er wie gewöhnlich ins Haus kam, um seine Geschäfte zu besorgen, während gerade keiner von der Dienerschaft dort im Hause anwesend war. Da fasste sie ihn bei seinem Gewande mit den Worten: »Sei mir zu Willen!« Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, ergriff die Flucht und eilte zum Hause hinaus. Als sie nun sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand gelassen hatte und zum Hause hinausgeflohen war, rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sagte zu ihnen: »Seht doch, er hat uns da einen Hebräer hergebracht, dass er seinen Mutwillen an uns auslasse. Der ist zu mir hereingekommen, um mich zu verführen. Ich habe aber laut geschrien. Als er nun hörte, dass ich ein lautes Geschrei erhob und um Hilfe rief, hat er sein Gewand neben mir liegen lassen und ist zum Hause hinaus entflohen.« Dann ließ sie sein Gewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam und erzählte ihm den Vorfall mit denselben Worten, nämlich: »Der hebräische Sklave, den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um seinen Mutwillen an mir auszulassen. Als ich aber ein lautes Geschrei erhob und um Hilfe rief, hat er sein Gewand neben mir liegen lassen und ist zum Hause hinausgeflohen.« Als nun sein Herr die Mitteilung seiner Frau hörte, die ihm erzählte: »So und so hat dein Sklave sich gegen mich benommen«, da stieg der Zorn in ihm auf, und der Herr Josefs ließ ihn ergreifen und ins Gefängnis werfen, an den Ort, wo sich die Gefangenen des Königs in Gewahrsam befanden. Dort saß er nun im Gefängnis. Aber Gott der Herr war mit Josef und ließ ihn die Zuneigung aller gewinnen und wandte ihm auch die Gunst des obersten Aufsehers des Gefängnisses zu. Dieser übergab alle Gefangenen, die sich im Gefängnis befanden, dem Josef zur Aufsicht. Und alles, was es dort zu tun gab, hatte dieser zu besorgen. Der oberste Aufseher des Gefängnisses kümmerte sich um gar nichts mehr bei allem, was ihm anvertraut worden war. Denn Gott war mit ihm und Gott ließ alles gelingen, was er vornahm. Nun begab es sich einige Zeit danach, dass der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten sich gegen ihren Herrn, den König von Ägypten, verfehlten. Da geriet der Pharao über seine beiden Hofbeamten, den Obermundschenk und den Oberbäcker, in Zorn und ließ sie in Haft im Hause des Obersten der Leibwächter legen, ins Gefängnis, an den Ort, wo auch Josef gefangen war. Der Oberste der Leibwächter aber betraute Josef mit der Fürsorge für sie, so dass er sie zu bedienen hatte. Und so befanden sie sich eine Zeit lang in Haft. Da hatten sie beide in einer und derselben Nacht einen Traum, jeder einen eigenen Traum von besonderer Bedeutung, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Kerker gefangen saßen. Als nun Josef am Morgen zu ihnen hineinkam und bemerkte, dass sie niedergeschlagen waren, fragte er sie, die beiden Hofbeamten des Pharao, die sich mit ihm in Haft im Hause seines Herrn befanden. »Warum seht ihr denn heute so missmutig aus?« Sie antworteten ihm, »Wir haben einen Traum gehabt, und nun ist niemand da, der ihn deuten könnte.« Da sagte Josef zu ihnen, »Traumdeutungen sind Sache Gottes, erzählt mir doch eure Träume.« Da erzählte der Obermundschenk dem Josef seinen Traum folgendermaßen. »Im Traume war mir's, als ob ich einen Weinstock vor mir stehen sehe. An diesem Weinstock waren drei Ranken, und so wie er anfing zu treiben, brachen auch schon seine Blüten hervor, und die Trauben brachten die Beeren zur Reife. Ich aber hielt den Becher des Pharao in der Hand und nahm die Trauben, presste sie aus in den Becher des Pharao und gab dann den Becher dem Pharao in die Hand. Da sagte Josef zu ihm, »Dies ist die Deutung. Die drei Weinranken sind drei Tage. In drei Tagen von heute ab wird der Pharao dir das Haupt erheben und dich wieder in dein Amt einsetzen, so dass du ihm den Becher in die Hand gibst, ganz nach der früheren Weise, als du noch sein Mundschenk warst. Aber halte die Erinnerung an mich fest, wenn es dir gut geht, und erweise mir die Liebe, den Pharao auf mich aufmerksam zu machen, und bring mich aus diesem Hause hinaus. Denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen worden und habe auch hier gar nichts begangen, wiewohl man mich in den Kerker geworfen hat.« Da nun der Oberbäcker sah, dass Josef eine günstige Deutung gegeben hatte, sagte er zu Josef, »Auch in meinem Traume war es mir, als trüge ich drei Körbe mit seinem Gebäck auf meinem Kopfe. Und in dem obersten Korb befanden sich allerlei Esswaren für den Pharao, wie sie der Bäcker herstellt. Aber die Vögel fraßen sie aus dem Korb auf meinem Kopfe weg.« Da sagte Josef, »Dies ist die Deutung des Traumes. Die drei Körbe sind drei Tage. In drei Tagen von heute ab wird der Pharao dir das Haupt erheben und dich an einen Pfahl hängen. Da werden dann die Vögel das Fleisch von dir oben wegfressen.« Drei Tage später war der Geburtstag des Pharao. Da veranstaltete er ein Festmahl für alle seine Diener und erhob seinem Obermundschenk und seinem Oberbäcker das Haupt inmitten seiner Diener. Den Obermundschenk setzte er nämlich wieder in sein Schenkamt ein, so dass er dem Pharao wieder den Becher zu reichen hatte. Den Oberbäcker aber ließ er hängen, ganz so wie Josef ihnen gedeutet hatte. Aber der Obermundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Nun begab es sich nach Verlauf von zwei vollen Jahren, dass der Pharao einen Traum hatte. Ihm war es, er stehe am Nil. Da sah er aus dem Strom sieben schöne wohlgenährte Kühe heraufsteigen und im Riehgras weiden. Dann sah er nach diesen sieben andere Kühe aus dem Strom heraufsteigen, die sahen hässlich aus und waren mager an Fleisch und traten neben die anderen Kühe am Ufer des Stromes. Hierauf fraßen die hässlichen und mageren Kühe die sieben schönen und wohlgenährten Kühe auf. Da erwachte der Pharao. Als er dann wieder eingeschlafen war, hatte er einen zweiten Traum. Und zwar sah er sieben Ähren an einem Halme wachsen, dicke und schöne. Nach diesen aber sprossen sieben dünne und vom Ostwind versenkte Ähren auf. Und diese dünnen Ähren verschlangen die sieben dicken und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein bedeutungsvoller Traum gewesen sei. Am Morgen fühlte er sich darüber innerlich beunruhigt, so dass er alle ägyptischen Schriftkundigen und Weisen rufen ließ. Er erzählte ihnen seine Träume, aber es war keiner da, der sie dem Pharao zu deuten wusste. Da nahm der Obermundschenk das Wort und sagte zum Pharao, »Ich muss heute meine Verfehlung in Erinnerung bringen. Als der Pharao einst über seine Knechte in Zorn geraten war und mich in Haft im Hause des Obersten der Leibwächter hatte legen lassen, mich und den Oberbäcker, da hatten wir beide in einer und derselben Nacht einen Traum. ich und er, und zwar jeder einen Traum von besonderer Bedeutung. Nun befand sich dort ein hebräischer Jüngling bei uns, ein Sklave des Obersten der Leibwächter. Dem erzählten wir's, und er deutete uns unsere Träume, jedem den seinigen, nach seinem Inhalt. Und ganz so, wie er uns die Deutung gegeben hatte, so ist es eingetroffen. Mich hat der Pharao wieder in mein Amt eingesetzt, und jenen hat er hängen lassen. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Man holte ihn in aller Eile aus dem Gefängnis. Er musste sich scheren lassen und andere Kleider anziehen und trat dann vor den Pharao. Da sagte dieser zu Josef: »Ich habe einen Traum gehabt, aber keiner weiß ihn zu deuten. Nun habe ich von dir sagen hören, du brauchst einen Traum nur zu hören, so könntest du ihn auch schon deuten.« Da antwortete Josef dem Pharao: »O nein, nicht ich, aber Gott wird etwas kundtun, was dem Pharao Segen bringt.« Nun sagte der Pharao zu Josef: »In meinem Traume war es mir, ich stände am Ufer des Nils. Da sah ich 7 wohlgenährte schöne Kühe aus dem Strom heraufsteigen und im Riedgras weiden. Nach diesen sah ich 7 andere Kühe heraufsteigen, die dürr und sehr hässlich und mager an Fleisch waren. Ich habe in ganz Ägypten nie so hässliche gesehen wie diese. Hierauf fraßen die mageren und hässlichen Kühe die 7 ersten wohlgenährten Kühe auf. Aber auch als sie sie verschlungen hatten, merkte man ihrem Bauche nicht an, dass sie sie gefressen hatten. Nein, ihr Aussehen blieb so hässlich wie im Anfang. Da wachte ich auf. Dann sah ich in meinem Traume 7 Ähren, die an einem Halme wuchsen, volle und schöne. Nach diesen aber sprosten 7 dürre, dünne, vom Ostwind versenkte Ähren auf. Und die dünnen Ähren verschlangen die 7 schönen Ähren. Ich habe dies schon den Wahrsagern mitgeteilt, aber keiner hat mir eine Erklärung geben können. Da sagte Josef zum Pharao: Was der Pharao geträumt hat, bedeutet beides nur eins. Gott hat dem Pharao angekündigt, was er zu tun gedenkt. Die 7 schönen Kühe bedeuten 7 Jahre und die 7 schönen Ähren bedeuten auch 7 Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Auch die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen aus dem Strom heraufstiegen, sind 7 Jahre. Und die 7 leeren, vom Ostwind versenkten Ähren bedeuten, dass 7 Hungerjahre kommen. Das meinte ich, als ich vorhin zum Pharao sagte: Gott hat dem Pharao geoffenbart, was er zu tun gedenkt. Es werden jetzt 7 Jahre mit großem Überfluss im ganzen Lande Ägypten kommen, aber nach diesen werden 7 Hungerjahre eintreten, so dass aller Überfluss im Lande Ägypten vergessen sein wird. Und die Hungersnot wird das Land verzehren, so dass man von dem früheren Überfluss im Lande Ägypten nichts mehr merken wird infolge der späteren Hungersnot, denn diese wird sehr schwer sein. Dass aber der Traum sich dem Pharao 2-mal wiederholt hat, das bedeutet, die Sache ist bei Gott fest beschlossen und Gott wird sie ohne Verzug ausführen. Und nun möge sich der Pharao nach einem einsichtigen und weisen Manne umsehen, den er über das Land Ägypten setze. Und der Pharao wolle Vorsorge tragen, dass er Aufseher über das Land bestelle, und erhebe den 5. Teil des Ertrags vom Lande Ägypten während der 7 Jahre des Überflusses. Man sammle so den gesamten Ernteertrag jener guten Jahre, die nun kommen werden, und speichere das Getreide unter der Obhut des Pharao als Vorrat in den Städten auf, und verwahre es dort. Dann wird dieser Vorrat dem Lande einen Rückhalt für die 7 Hungerjahre gewähren, die im Lande Ägypten eintreten werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde gerichtet werde. Diese Darlegung fand den Beifall des Pharao und aller seiner Diener. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern: »Könnten wir wohl einen Mann finden, in dem der Geist Gottes wohnt wie in diesem?« Zu Josef aber sagte der Pharao: »Nachdem Gott dir dieses alles geoffenbart hat, gibt es keinen, der so einsichtig und weise wie du wäre. Du selbst sollst über mein Haus gesetzt sein, und deinen Befehlen soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur den Besitz des Thrones will ich vor dir voraus haben.« Weiter sagte der Pharao zu Josef: »Hiermit setze ich dich über das ganze Land Ägypten.« Darauf zog der Pharao seinen Siegelring vom Finger und steckte ihn dem Josef an die Hand, ließ ihn in Gewänder von feinster Baumwolle kleiden und legte ihm die goldene Kette um den Hals. Außerdem ließ er ihn auf seinem zweiten Staatswagen fahren, und man rief vor ihm her aus: »Abrek«, das heißt, »wirf dich nieder oder gib Acht«. So setzte er ihn über das ganze Land Ägypten. Sodann sagte der Pharao zu Josef: »Ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll kein Mensch die Hand oder den Fuß im ganzen Lande Ägypten rühren.« Außerdem verlieh der Pharao dem Josef den Titel Zapnat Panea, das heißt der das Leben Ernährende, und gab ihm Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On zur Frau. So zog denn Josef aus zum ganzen Lande Ägypten. 30 Jahre war Josef alt, als er in den Dienst des Pharao, des Königs von Ägypten, trat. Hierauf begab sich Josef vom Pharao hinweg und durchzog das ganze Land Ägypten. Das Land trug aber während der 7 Jahre des Überflusses Getreide in Hülle und Fülle. Da sammelte er den ganzen Ernteertrag der 7 guten Jahre, die über Ägypten kamen, und ließ das Getreide in die Städte schaffen. Nämlich in jede Stadt brachte er den Ertrag der umliegenden Felder hinein. So speicherte Josef Getreide auf wie Sand am Meer, unendlich viel, bis man aufhörte es zu zählen, denn es war nicht mehr zu zählen. Noch ehe das Hungerjahr anbrach, wurden dem Josef 2 Söhne geboren von Asenat, der Tochter Potipheras, des Priesters von On. Josef nannte seinen erstgeborenen Sohn Manasse, das heißt der Vergessenmacht, denn, sagte er, Gott hat mich all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus vergessen lassen. Den 2. aber nannte er Ephraim, das heißt doppelte Fruchtbarkeit. Denn, sagte er, Gott hat mich fruchtbar werden lassen im Lande meines Elends. Als dann die 7 Jahre des Überflusses, die im Lande Ägypten geherrscht hatten, zu Ende waren, da brachen die 7 Hungerjahre an, ganz so wie Josef es vorausgesagt hatte. Und es entstand Hungersnot in allen Ländern. Aber in ganz Ägypten hatte man noch Brot. Als dann aber auch das ganze Land Ägypten Hunger litt und das Volk zum Pharao um Brot schrie, sagte der Pharao zu allen Ägyptern: »Wendet euch an Josef, was der euch sagen wird, das tut.« Die Hungersnot erstreckte sich aber über die ganze Erde. Da ließ Josef allenthalben die Kornhäuser öffnen und den Ägyptern Getreide verkaufen. Und doch wurde die Hungersnot drückend in Ägypten. Da kam alle Welt zu Josef nach Ägypten, um Getreide zu kaufen, denn auf der ganzen Erde herrschte drückende Hungersnot. Als nun Jakob erfuhr, dass in Ägypten Getreide zu haben sei, sagte er zu seinen Söhnen: »Was seht ihr euch lange an?« Dann fuhr er fort: »Seht, ich habe gehört, dass in Ägypten Getreide zu haben ist. Zieht hin und kauft uns von dort Getreide, damit wir zu leben haben und nicht verhungern.« So machten sich denn 10 von den Brüdern Josefs auf den Weg, um Getreide in Ägypten zu kaufen. Benjamin aber, den rechten Bruder Josefs, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen, denn er fürchtete, es könne ihm ein Unfall zustoßen. So kamen denn die Söhne Israels, um Getreide zu kaufen wie andere Leute, die auch hinzogen. Denn es herrschte Hungersnot im Lande Kanaan. Nun war Josef der Gebieter im Lande. Er war es, der allem Volk im Lande das Getreide verkaufte. Als nun die Brüder Josefs kamen, verneigten sie sich vor ihm mit dem Angesicht bis zur Erde. Sobald Josef seine Brüder sah, erkannte er sie, gab sich ihnen aber nicht zu erkennen, sondern redete sie hart an und fragte sie: »Wo kommt ihr her?« Sie antworteten: »Aus dem Lande Kanaan, um Lebensmittel zu kaufen.« Wiewohl Josef aber seine Brüder erkannt hatte, erkannten sie ihn doch nicht. Da musste Josef an die Träume denken, die er einst in Bezug auf sie geträumt hatte, und er sagte zu ihnen: »Kundschafter seid ihr! Ihr seid nur hergekommen, um zu erspähen, wo das Land offen steht.« Sie antworteten ihm: »O nein, Herr, deine Knechte sind gekommen, um Lebensmittel zu kaufen. Wir alle sind Söhne eines Mannes, ehrliche Leute sind wir, deine Knechte sind keine Kundschafter.« Doch er antwortete ihnen: »Nein, sondern ihr seid gekommen, um zu erspähen, wo das Land offen steht.« Sie erwiderten: »Wir, deine Knechte, sind 12 Brüder, die Söhne eines Mannes im Lande Kanaan. Der Jüngste ist allerdings augenblicklich bei unserem Vater, und der eine ist nicht mehr da.« Aber Josef entgegnete ihnen: »Es ist doch so, wie ich euch gesagt habe. Ihr seid Kundschafter. Daran sollt ihr erprobt werden. Beim Leben des Pharao, ihr sollt nicht von hier weggehen, wenn nicht euer jüngster Bruder hierher kommt. Schickt einen von euch hin, dass er euren Bruder hole. Ihr anderen aber bleibt so lange gefangen, bis eure Aussagen geprüft sind, ob ihr es mit der Wahrheit zu tun habt oder nicht. So wahr der Pharao lebt, ihr seid Kundschafter.« Hierauf ließ er sie zusammen 3 Tage lang in Gewahrsam nehmen. Am 3. Tage aber sagte Josef zu ihnen: »Wollt ihr am Leben bleiben, so müsst ihr es folgendermaßen machen, denn ich bin ein gottesfürchtiger Mann. Wenn ihr ehrliche Leute seid, so soll nur einer von euch Brüdern als Gefangener hier in eurer bisherigen Gewahrsam zurückbleiben. Ihr anderen mögt aber hinziehen und Getreide für den Bedarf eurer Familie mitnehmen. Aber euren jüngsten Bruder müsst ihr mir herbringen, dann sollen eure Aussagen als wahr gelten, und ihr braucht nicht zu sterben.« Und sie gingen darauf ein. Sie sagten aber einer zum andern: »Wahrlich, das haben wir an unserem Bruder verschuldet, denn wir sahen seine Seelenangst, als er uns anflehte, aber wir hörten nicht auf ihn. Deshalb ist jetzt dieses Unglück über uns gekommen.« Da antwortete ihnen Ruben: »Habe ich euch damals nicht gesagt, versündigt euch nicht an dem Knaben? Aber ihr wolltet nicht hören, so wird denn jetzt auch sein Blut von uns gefordert.« Sie wussten aber nicht, dass Josef sie verstand, denn er verhandelte mit ihnen durch einen Dolmetscher. Da wandte er sich von ihnen ab und weinte. Als er dann wieder zu ihnen zurückgekehrt war und mit ihnen gesprochen hatte, ließ er Simeon aus ihrer Mitte ergreifen und vor ihren Augen in Fesseln legen. Dann gab Josef Befehl, ihre Säcke mit Getreide zu füllen, aber ihr Geld einem jeden wieder in seinen Sack zu legen und ihnen auch Zehrung auf den Weg mitzugeben. Als das geschehen war, luden sie ihr Getreide auf ihre Esel und zogen von dannen. Als aber einer von ihnen im Nachtquartier seinen Sack öffnete, um seinem Esel Futter zu geben, bemerkte er sein Geld, das in seinem Sack oben auflag. Da sagte er zu seinen Brüdern: »Mein Geld ist wieder da, denkt euch nur, es liegt hier in meinem Sack.« Da entfiel ihnen der Mut. Sie sahen einander erschrocken an und riefen aus: »Was hat Gott uns da angetan?« Als sie dann zu ihrem Vater Jakob ins Land Kanaan zurückkamen, erzählten sie ihm alles, was sie erlebt hatten, mit den Worten: »Der Mann, der im Lande her ist, redete uns hart an und behandelte uns wie Leute, die das Land auskundschaften wollten. Und als wir zu ihm sagten: Wir sind ehrliche Leute, wir sind keine Kundschafter, 12 Brüder sind wir, die Söhne unseres Vaters. Der eine ist nicht mehr da, und der Jüngste befindet sich augenblicklich bei unserem Vater im Lande Kanaan.« Da erwiderte uns der Mann, der im Lande her ist: »Daran will ich erkennen, dass ihr ehrliche Leute seid. Lasst einen von euch Brüdern bei mir zurück und nehmt den Bedarf für eure Familien mit und kehrt heim. Bringt dann aber euren jüngsten Bruder zu mir, daran werde ich erkennen, dass ihr keine Kundschafter, sondern ehrliche Leute seid. Dann will ich euch auch euren Bruder zurückgeben, und ihr könnt im Lande frei verkehren.« Als sie dann ihre Säcke ausschütteten, fand jeder seinen Geldbeutel in seinem Sack. Und als sie samt ihrem Vater sahen, dass es ihre Beutel waren, erschraken sie. Da sagte ihr Vater Jakob zu ihnen: »Ihr habt mich der Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr da und Simeon ist nicht mehr da. Und Benjamin sollt ihr holen? Über mich ist all dieses Leid hereingebrochen.« Da antwortete Ruben seinem Vater: »Meine beiden Söhne magst du töten, wenn ich ihn nicht zu dir zurückbringe. Vertraue ihn mir an, ich bringe ihn zu dir zurück.« Doch Jakob entgegnete: »Mein Sohn soll nicht mit euch hinziehen. Sein rechter Bruder ist ja tot und er ist allein übrig geblieben. Wenn ihm ein Unfall auf dem Wege zustieße, den ihr ziehen müsst, so würdet ihr mein graues Haar mit Herzeleid in das Totenreich hinabbringen.«